Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Fressen die Großstädter das Land auf. Städte wie Berlin, Frankfurt, Köln, München oder Hamburg wachsen. Es entstehen immer neue Stadtrandsiedlungen. Gleichzeitig donnern Hochgeschwindigkeitszüge durch die Provinz, um die Metropolen zu verbinden. Sie durchschneiden Wälder und Felder. Sven Kästner mit einer Reise zu den kleinen Städten am Rande des Großstadtbooms. Sein Zeitfragen-Feature: Großstadt frisst Land. Vom Boom der Städte und dessen Preis. Jobs, Kultur und eine gute Versorgung. Den modernen Menschen zieht es in die Großstadt. Neubürger aus dem Ausland ziehen überwiegend erstmal in die Städte. Des Weiteren sind die jüngeren Erwachsenen, und da spreche ich so von 18- bis 29-Jährigen, die bevorzugen nach wie vor die Städte. Auch die tragen halt zum Wachstum der Städte bei. Fast ein Drittel der Menschen in Deutschland wohnt mittlerweile in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern. Tendenz steigend. Besonders profitieren Metropolen wie München, Hamburg, Frankfurt am Main oder Berlin. Für die Umwelt ist das ein Vorteil. Wenn wir die Klimawirksamkeit beispielsweise des Stadtlebens anschauen, dann sind aus meiner Sicht große Städte eher ein Beitrag zu einer ressourcenschonenden, klimaverträglichen Entwicklung. Im Vergleich zum Landbewohner lebt der durchschnittliche Großstädter auf weniger Fläche. Die mehrgeschossigen Wohnhäuser lassen sich effizienter heizen. Und der Stadtbewohner fährt weniger Auto. Trotz allem verbrauchen die Städte viele Ressourcen in ländlichen Gebieten. Allein schon durch ihr eigenes Wachstum. Die größte Gefahr für das, was im städtischen Umland passiert, ist eben die voranschreitende Siedlungsentwicklung in die ländlichen Umländer hinein. Und eine völlige Veränderung auch der Strukturen. Das passiert im unmittelbaren Stadtrand, das passiert aber auch in den weiter entfernten Bereichen. Stadt frisst Land, zum Beispiel direkt vor ihrer Haustür. Es geht gemächlich zu auf dem Marktplatz von Werneuchen, einer Kleinstadt 30 Kilometer östlich des Berliner Alexanderplatzes. Zweistöckige Häuser stehen im Karree, darin einige kleine Geschäfte. In einer Ecke des Platzes steht das Stadthaus, wie der Sitz der Verwaltung hier heißt. Werneuchen hat momentan rund 8.800 Einwohner. Und man muss sagen, in den letzten 3 Jahren sind 800 Einwohner zugewachsen. Burkhard Horn, Bürgermeister der Stadt Werneuchen. Hauptsächlich kommen die aus Berlin. Die Gründe können unterschiedlich sein. Also das, was mir mitgeteilt wird, das ist immer ja sicherlich, was die Kosten angeht, aber auch ein Sicherheitsbedürfnis. Die Kinder sollen möglichst behütet vom Großstadtstress entfernt und in einer Umgebung aufwachsen, wo sie vielleicht doch noch die Verbindung zur Natur mehr haben, als es in einer Großstadt möglich ist. Das Berliner nach draußen drängen ist hier nichts Neues. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden rund um Werneuchen Laubenkolonien, die sich im Laufe der Jahrzehnte zu Wohngebieten entwickelten. Dass es jetzt so schnell mit dem Zuzug geht, hat den Bürgermeister aber doch überrascht. Wenn ich sage, wir sind seit 3 Jahren um 800 Leute gewachsen, dann standen wir davor 5-6 Jahre bei 8.000. Immer auf dem gleichen Stand, also stagnierend. Es hätte also auch in die andere Richtung gehen können. Die meisten der neuen Bewohner wollen Einfamilienhäuser bauen. Bisher ist es der Gemeinde gelungen, neue Baugebiete zwischen den bestehenden Ortsteilen auszuweisen. Es sind keine neuen Inselsiedlungen entstanden, sondern die Siedlungsstränge, die wir haben, haben sich weiterentwickelt und dann immer in Richtung der Stadt zum Zentrum, um da sozusagen die Lücken zu schließen. Ja. Berlin platzt aus allen Nähten. Der Senat rechnet damit, dass die Hauptstadt bis 2030 auf 3,85 Millionen Einwohner wächst. 181.000 mehr als heute. Ohne Zuzügler aus dem Ausland aber würde Berlin schrumpfen. Laut Statistik ziehen mehr Einheimische aus der Innenstadt raus ins Brandenburger Umland als umgekehrt. Fachleute sprechen von Suburbanisierung. Werneuchen ist mit stündlichen Zügen nach Berlin gut angebunden. Deshalb ist der Ort in den Fokus der gemeinsamen Landesplanung von Berlin und Brandenburg geraten. Wenn man sich das jetzt so anschaut, was passieren würde, wenn man es nicht steuert, dann wachsen Metropolen wie so ein Gürteltier oder wie das Michelin-Männchen. So flächig, so ringförmig immer wieder als nächster Ring um die Stadt. Katrin Schneider, Brandenburger Ministerin für Landesplanung und Infrastruktur. Wenn man das nicht will, dann muss man andere Steuerungsinstrumente nehmen. Wir haben da ja ein Geschenk der Geschichte erhalten und das ist so der Berliner Siedlungsstern. Aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts kommt dieser Siedlungsstern. Und das heißt, Berlin entwickelt sich mit der Region zusammen an den Schienenverkehrstrassen. Und wenn man die Stadt in der Mitte hat und dann die Trassen nach draußen, dann sieht das eben auf der Karte aus wie ein Stern. Und diesen Siedlungsstern nutzen wir, um Entwicklung zu steuern. Anfang November haben die Planer den Entwurf eines neuen Landesentwicklungsplanes für die Hauptstadtregion vorgestellt. Darin ist vorgesehen, auf diesem Stern zwei neue Siedlungsstrahlen zu öffnen. Von Berlin aus nach Wandlitz im Norden und nach Werneuchen im Osten. Wenn ich eine Entwicklung an den Schienentrassen mache, dann kann ich natürlich die Bewegung, die Mobilität der Menschen auch ganz stark über den Schienenpersonennahverkehr abfangen. Das heißt, ich habe gute Voraussetzungen, um das Thema individueller Verkehr, Verkehrsprobleme doch gering zu halten. Und ich habe natürlich durch das Offenhalten der Zwischenräume habe ich auch Frischluftschneisen, ich habe Erholungsräume direkt an der Stadt. Das ist ja ein Riesenvorteil dieser Metropole. Alle Städte im Umkreis von Berlin, die bis zu einer Stunde Bahnfahrt entfernt liegen, sollen die Hauptstadt zusätzlich entlasten. Denn in den Zentren von Eberswalde, Fürstenwalde, Brandenburg an der Havel oder Lübben gibt es noch Leerstand und Baulücken. Das spart ja automatisch Fläche. Wir werden die Entwicklungen, die sich jetzt hier auftun, auch nicht ausschließlich durch Eigenheimsiedlungen in den Griff bekommen, sondern wir brauchen Geschosswohnungsbau, das heißt, wir brauchen Mietwohnungen in der Stadt, gerne in der Nähe von Bahnhöfen, um es für die Menschen attraktiv zu machen, gleichzeitig Wohnen, Arbeiten, Leben miteinander verbinden zu können. Trotz des Zuzuges in die deutschen Großstädte verzeichnet nicht nur Berlin gleichzeitig eine starke Tendenz zum Wegzug aus der Innenstadt. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung hat dazu in diesem Jahr eine Studie veröffentlicht. Eigentlich muss man sagen, hat die Suburbanisierung gar nicht aufgehört. Antonia Milbert, Projektleiterin im Referat Stadt-, Umwelt- und Raumbeobachtung. Was ein bisschen auffällig war, dass in den Jahren 2005 bis 2010 diese Suburbanisierung leicht rückgängig war, aber nicht wirklich aufgehört hat. Und in dieser Zeit stand einfach das Großstadtwachstum überall im Fokus, sodass man über die Suburbanisierung gar nicht so drüber gesprochen hat. Die niedrigen Zinsen, die steigenden Innenstadtmieten, aber auch der Wunsch nach mehr Grün sorgen dafür, dass vor allem Familien mit Kindern den Stadtzentren den Rücken kehren. Alle Großstädte haben eigentlich auch eine Suburbanisierung. Aber besonders stark ist es, ja, da fällt einem sofort natürlich München ein, aber natürlich auch andere bayerische Städte wie Ingolstadt oder Augsburg. Und dann viele westdeutsche Großstädte, Hamburg, Köln, Bonn, Aachen, aber auch ostdeutsche Städte, neben Berlin auch Leipzig, Dresden und Rostock. Und auch kleinere Großstädte oder Mittelstädte, zum Beispiel Hildesheim, Lübeck, Freiburg im Breisgau, Münster. Seit einer Gesetzesänderung in diesem Jahr können Städte und Gemeinden Baugebiete an ihren Rändern bis zu einer bestimmten Größe neu ausweisen, ohne vorher die Umweltverträglichkeit zu prüfen. Naturschützer fürchten deshalb, dass die Landschaft weiter im großen Stil zersiedelt wird. Antonia Milbert beobachtet einen gemischten Trend. Also es gibt wirklich durchaus bei allen Kommunen Bestrebungen, im Bestand der Siedlungsflächen Brachflächen zu erschließen, Aufstockungen, also es tatsächlich im inneren Bereich, also dem schon erschlossenen Gebiet zu machen. Aber man kann unter dem jetzigen Druck Neubau oder neue Flächen das gar nicht vermeiden und das passiert eben halt beides. Fachleute empfehlen schon lange, dass weniger auf der grünen Wiese gebaut und stattdessen die Innenstädte verdichtet werden. Das gilt auch für die Zentren der Vorstädte. Eine am Schienenverkehr orientierte Planung neuer Siedlungen halten viele Wissenschaftler für unabdingbar. Ein großer Fehler der 90er Jahre Suburbanisierung war, dass man viele kleinere Siedlungsgebiete in peripheren Standorten monofunktional lokalisiert hat und dass die Bevölkerung dann wirklich autoabhängig lebt. Stefan Siedentop, Professor für Stadtentwicklung an der TU Dortmund und wissenschaftlicher Direktor im Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung. Und das, glaube ich, hat mittlerweile auch mit zu den Verkehrsproblemen beigetragen, die wir jetzt in allen Regionen, nicht nur in Berlin, auch sehen, durch die starken Einpendlerströme, insbesondere im Kfz-Bereich. Die fehlende Anbindung hat zum schlechten Ruf der Suburbanisierung beigetragen. Vielerorts entstanden reine Schlafstädte, ohne Einkaufsmöglichkeiten, Kulturangebote oder soziale Infrastruktur. Oft wurden Wohnsiedlungen auf die grüne Wiese gebaut. Allerdings sind dafür nicht allein die Großstädte verantwortlich. Gerade wenn Sie an die 90er Jahre in Ostdeutschland denken, so Aufbruchssituationen. Bernhard Müller, Professor für Raumentwicklung an der TU Dresden und Direktor des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung. Gemeinden, die in wahnsinniger Geschwindigkeit und in Dimensionen jenseits jeglicher Realisierung Baugebiete ausgewiesen haben. Industrieflächen, wie hieß es seinerzeit in der Presse, beleuchtete Schafweiden produziert haben. Das sind Kommunen gewesen, das sind kleine Gemeinden gewesen, insbesondere auch. Der Wildwuchs entsteht, wenn sich Großstädte und Umlandgemeinden bei der Planung nicht abstimmen. Das gilt bis heute, auch in Westdeutschland. Manche Regionen allerdings haben aus den Fehlern der Vergangenheit Konsequenzen gezogen. Man hat den Umlandverband Frankfurt seinerzeit gegründet und hat im Prinzip auch damals modellhaft für Deutschland verschiedene Planungsebenen zusammengelegt, nämlich einen Flächennutzungsplan, der gleichzeitig Regionalplan ist. Das ist eine rechtlich recht differenzierte und diffizile Angelegenheit. Das Recht so zu gestalten, dass genau diese beiden Planungsebenen auch zusammengefügt werden können und eine geordnete Siedlungsentwicklung, eine abgestimmte Siedlungsentwicklung ermöglichen. Vom Bauboom in den Großstädten profitieren nicht nur Immobilienwirtschaft und Baufirmen. Auch die Rohstoffindustrie floriert. Und das führt natürlich zu einem starken Druck auch auf die Sand- und Kieslager. Und das führt vor Ort natürlich zu enormen Konflikten. 500 Millionen Tonnen Kies, Sand und Naturstein wurden 2016 in Deutschland gefördert. In vielen Regionen sollen am Rand von Dörfern und Kleinstädten neue Kies- oder Sandgruben eröffnet oder bestehende erweitert werden. Beim Kiesabbau ist es häufig so, dass die wertvollen Flächen in den Flussauen liegen und der größte Teil der deutschen Flussauen ist eigentlich streng geschützt. Vielerorts wehren sich Anwohner und Umweltschützer gegen die Zerstörung. Stadt frisst Land für die Rohstoffe des Baubooms. Mühlberg an der Elbe, ganz im Süden Brandenburgs. 3.900 Menschen wohnen in der Kleinstadt an der Grenze zu Sachsen. Der Verladebahnhof der Elbe Kies GmbH liegt direkt vor der Stadt. Wie von Geisterhand rückt ein langer Güterzug ein Stück vor. Niemand sitzt auf der kleinen blauen Lok, alles wird ferngesteuert. 6 bis 7 Züge mit jeweils 2.000 Tonnen Kies verlassen täglich den Ort. Der Rohstoff wird direkt nebenan abgebaut. Von einer grauen, mit struppigem Gras bewachsenen Halde aus lässt sich ein Teil der riesigen Kiesgrube überblicken. Es ist eine Mondlandschaft aus großen Wasserlöchern, Schwimmbaggern und kilometerlangen Förderbändern. Am Horizont versperren Verarbeitungsanlagen den Blick auf die Silhouette von Mühlberg mit dem Turm der Frauenkirche. Ein beständiges Rauschen liegt in der Luft. Das sind also diese Anlagen, die diesen Rohkies, der also von Schwimmbaggern gefördert wird, über Bänder ans Land kommt und dann dort in Aufbereitungsanlagen gewaschen, fraktioniert wird. Peter Grobe, Mitglied der Bürgerinitiative für eine Heimat mit Zukunft. Das ist eine riesengroße Fläche zwischen Mühlberg in Richtung Burgsdorf und auch in Richtung Wendisch-Borschütz und ist inzwischen untergliedert in den Westsee und in den Ostsee. Es ist aber eine große Wasserfläche, bis zu 50 Meter tief. Und das Wasser ersetzt also den rausgenommenen Kiessande. Schon seit 1968 werden hier Baustoffe gefördert. Große Teile Ostberlins wurden mit diesem Kies errichtet. In den vergangenen 20 Jahren belieferte das Werk auch die Baustellen des Potsdamer Platzes und des neuen Berliner Flughafens. Hier, 150 Kilometer weiter südlich, bleiben die Löcher zurück. Selbst von den Unternehmenssteuern profitiert Mühlberg kaum, da Elbe-Kies mittlerweile zum französischen Straßenbaukonzern Eurovia gehört. Der pensionierte Agraringenieur Grobe erinnert sich. Ich kenne es noch alles als landwirtschaftliche Fläche. Ich bin vor 49 Jahren hierher gekommen, habe so lange in dem Beruf hier gearbeitet und jedes Jahr, also Elbe-Kies schon alleine jedes Jahr 10 Hektar Schwund haben die gebraucht als Abbaufläche. So hat sich das summiert. Die Agrargenossenschaft ist mit 120 Beschäftigten der größte Arbeitgeber in Mühlberg. Seit 1990 haben die Kiesbagger 3000 ihrer einst 9000 Hektar Agrarfläche gefressen. Die Kiesgrube ist mittlerweile eine der größten Europas. Jetzt wollen Elbe Kies und ein kleinerer Konkurrent direkt nebenan das Abbaugebiet noch einmal erweitern. Noch bedeckt dunkle, schwere Erde die Fläche, auf der gerade zart die junge Wintersaat aufgeht. Also insgesamt 800 Hektar, wovon erstmal so 400 Hektar zum nächsten direkten Fokus stehen. Und da ist der beste Boden oben drauf. Und da wachsen Zuckerrüben und die Zuckerfabrik in Bodewitz haben wir hier nebenan, auch ein Arbeitgeber. Naja, und dann, den Rest kann man sich denken, das ist dann eine Kettenreaktion. Die Bürgerinitiative fürchtet um die Zukunft von Agrargenossenschaft und Zuckerfabrik. Außerdem will sie erreichen, dass die Kiesfirmen das Gelände nach dem Abbau besser rekultivieren. Und dann wollen wir natürlich, dass dieser Kiesabbau eingeschränkt wird. Das größte Ziel ist, dass es nicht in die Elbbau reingeht, dass die Politik, es ist ja oft eine politische Entscheidung, einzieht, dass diese wertvollen Böden erhalten werden müssen für unsere nächste Generation. Sigrid Käseberg, Vorsitzende der Bürgerinitiative. Wir haben auch Angst um unser Grundwasser. Was wir jetzt beobachten, dass sie die Dorfteiche austrocknen und es auch keine Gräben mehr gibt, die wasserführend sind. Die Bürgerinitiative kämpft nicht gegen Kiesabbau generell. Sie stört, dass mit dem riesigen Ausmaß der Grube die Schäden für die Region immer größer werden, während die Nutznießer anderswo sitzen. Die wesentliche Härte des Eingriffes trifft vor allen Dingen die Region, dadurch, dass es den Grundwasserspiegel beeinflusst, dadurch, dass einfach tatsächlich ein Loch in der Landschaft existiert. Und dementsprechend entzündet sich der Widerstand ganz häufig dann vor allen Dingen regional. Magnus Wessel, Leiter Naturschutzpolitik beim Bund für Umwelt und Naturschutz. Letzten Endes gilt auch beim Abbau von Kies oder anderen Bodenschätzen auch wie bei jedem Ressourcenverbrauch, wie kriege ich die Menge, die ich überhaupt brauche, so minimiert wie möglich und was kann ich durch Recycling ersetzen? Naturschützer sehen die Baustoffindustrie in der Pflicht, Alternativen zu suchen, um den Rohstoffverbrauch zu senken. Allerdings gehören die Sand- und Kiesfirmen oft Konsortien der Bauindustrie. Die ist gerade in Zeiten des Booms an günstigen Grundstoffen interessiert. Da wird die Verantwortung etwas viel zu leicht weggeschoben. Und ich finde, wenn es letztens darum geht, Rohstoffe als Baustoffe zu verwenden, ist jeder aufgerufen, sich daran zu beteiligen, den Einsatz von Primärstoffen so weit wie möglich zu reduzieren und auch Gedankenschmalz und Geld zu investieren, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Großstädte sind die wirtschaftlichen und kulturellen Zentren des Landes. Ein wichtiger Teil der Verkehrsinfrastruktur verbindet die Metropolregion. Auch die neue ICE-Strecke Berlin-München. Es stellt sich nämlich in Deutschland ein neues Raumsystem ein über diesen schnellen ICE. Denken Sie an die Städte München, die Welt München, an die Stadt Nürnberg, die Welt Nürnberg, die Stadt Leipzig, die Welt Leipzig und die Stadt Berlin und die Welt Berlin, wie man heute so sagt. Die sind jetzt alle auf einmal, diese vier großen Metropolräume, auf einer Standlinie, würde ich fast sagen, miteinander verbunden. Das sind vier ganz wichtige Player in dieser Republik. Mehr als 2500 Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrecken unterhält die Bahn in Deutschland. Damit Stadtbewohner schnell von einer Metropole in die andere kommen. Mit der Bahn zu fahren, wissen wir alle, ist umweltverträglicher als ins Flugzeug zu steigen, zumindest was die, sagen wir, Klimagase anbetrifft. Auf der anderen Seite sehe ich auch die enormen Landschaftsbelastungen und die extremen volkswirtschaftlichen Kosten, die diese Projekte mit sich bringen. Aufwendige Schienenbauwerke, Lärmschutzwände, Brücken und Tunnel. Städte fressen Land für ihre Verkehrswege. Mit dem Fahrplanwechsel Anfang Dezember ist die thüringische Landeshauptstadt zum ICE-Knotenpunkt geworden. Die neue Nord-Süd-Strecke von Berlin nach München kreuzt hier die Ost-West-Verbindung zwischen Dresden und Frankfurt am Main. Gleis 1, Einfahrt ICE 15, 11 nach München Hauptbahnhof. 10 Minuten Fußweg vom Erfurter Hauptbahnhof entfernt ist in einem schlichten Neubau aus den 90er Jahren das Amt für Stadtentwicklung untergebracht. Die Planer hier jubeln über die Chancen des neuen Bahndrehkreuzes. Das ist eine komplett neue Situation für die Stadt Erfurt. Sie wird viel mehr Anschluss, viel mehr Tuchfühlung mit den globalen Trends haben, mit den Trends der Gesellschaft, der Kulturszene, der Kreativwirtschaft. Amtsleiter Paul Börsch, Architekt und Stadtplaner. Wir bauen da eine neue ICE-City als neues Kreativwirtschaftsdienstleistungs-New-Economy, wie auch immer, Quartier zusammen für alle diejenigen, die sagen, ich brauche für meinen Standort diese direkte Lage an diesem ICE-Knoten. Erfurt will sich auch als Ort für Tagungen und Kongresse etablieren. Die Gäste können morgens aus allen Richtungen anreisen, tagsüber konferieren und abends wieder nach Hause fahren. So die Idee. Für die Hochgeschwindigkeitstrasse hat die Deutsche Bahn 37 Brücken über Wiesen, Äcker und Wälder gespannt und 27 Kilometer lange Tunnel unter dem Thüringer Wald hindurchgetrieben. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz hat jahrelang gegen diesen wohl teuersten deutschen Schienenabschnitt gekämpft. Die Eingriffe und auch die verkehrspolitischen Effekte stehen in keinem Verhältnis zu den Beeinträchtigungen von Natur und Landschaften und auch in keinem Verhältnis zu den Kosten. Man ist damals mit etwa 4 Milliarden gestartet, ist heute bei etwa 10 Milliarden Euro. Burkhard Vogel, Geschäftsführer des BUND Thüringen. Große Probleme haben wir natürlich mit der Zerschneidung von Lebensräumen. Wenn man nur allein an die Lärmschutzwände denkt, die sind unüberwindbar für viele Tierarten, für wandernde Arten. Und diese Arten sind nicht mehr in der Lage, von einem Lebensraum zum anderen zu gelangen. Die ökologischen Lasten der neuen Strecke trägt besonders der Thüringer Wald. Auf 107 Kilometern quert der ICE das Mittelgebirge. Davon verlaufen 12 über Brücken und 41 durch Tunnel. Alle extra für die Trasse gebaut. Unterwegs in Großbreitenbach, einer 3000 Einwohnerstadt am Rand des Thüringer Waldes. Die Hauptstraße schlängelt sich bergab durch den Ort, gesäumt von zweistöckigen Häusern mit für die Region typischen Schieferfassaden. Petra Enders, die Landrätin des Ilmkreises, war hier lange Bürgermeisterin. Am Ortsrand deutet sie auf ein riesiges, in Beton gefasstes Loch im Hang. Dieser Tunnelausgang gehört zum ICE. Großbreitenbach ist untertunnelt worden, hat also hier einen der längsten ICE-Tunnel überhaupt mit. Obwohl der 7,4 Kilometer lange Silberbergtunnel unter dem Ort verläuft, hat er hier einiges an Fläche in Anspruch genommen. Gerade für den ICE ist hier auch massivst abgeholzt worden, um also auch das Material, was aus dem Tunnel geholt worden ist, hier abzulagern. Also man hat dort ganze Waldflächen abgeholzt. Die Bahn hat neben der Kleinstadt zwei Deponien für den Abraum aus dem Tunnel aufgeschüttet. Es sind riesige künstliche Berge mit abgezirkelten Kanten. Nur spärlich wächst Gras darauf. Einige hundert Meter weiter läuft Petra Enders zur Einfahrt eines Steinbruchs. Hier wird seit Jahren Schotter für den Straßenbau aus dem Fels gehauen. Zurück bleibt ein gigantisches graues Loch. Wissen Sie, was ich überhaupt nicht verstehen kann? Dass man das Deponiematerial aus dem ICE-Tunnel nicht nutzt, um hier ganz einfach auch diese Löcher zu verfüllen. Das hat man überhaupt nicht in Erwägung gezogen und immer wieder auch, obwohl wir Druck gemacht haben, abgelehnt. Stellen Sie sich mal vor, dann hätte man riesengroße Abholzungen von Wäldern vermeiden können. Der Tunnelbau verursachte rund um Großbreitenbach auch Wasserprobleme. Bäche vertrockneten, der Grundwasserspiegel sank. Die vielen Tunnel und Brücken sind nötig, um einen geradlinigen Streckenverlauf zu ermöglichen. Nur so kann der ICE die 300 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit erreichen. Nicht nur Schienen verbinden die Großstädte, auch Fernstraßen verlaufen übers Land. Damit möglichst wenig Fläche verbraucht wird, gibt es das Prinzip zur Bündelung von Infrastruktur. Also dass beispielsweise neue Hochgeschwindigkeitstrassen im Schienenverkehr in Randlage zu Autobahntrassen gebaut werden. Das reduziert die Zerschneidung der Landschaft durch lineare Verkehrstrassen, aber es reduziert natürlich auch die Lärmbänder, die sich links und rechts dann der Trassen in die Fläche ergießen, wenn man so will. Auch wichtige Stromleitungen verlaufen neben den Verkehrswegen. Die großen Energieverbraucher sitzen in den Ballungszentren Süd- und Westdeutschlands. Erneuerbare Energie aus Wind und Sonne aber kommt vorwiegend aus den ländlichen Gebieten im Norden. Zeigt aber auch die Konflikte innerhalb der Umweltpolitik auf. Nämlich einerseits Flächenfreihaltung, Naturschutz, Biodiversität und auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, umweltfreundliche Energieversorgung zu gewährleisten. 5.500 Kilometer Höchstspannungsleitungen sollen in den kommenden 10 Jahren durch die deutschen Länder gezogen werden. Das sieht der Bundesbedarfsplan vor. Stadt zerschneidet Land für die Energieversorgung. Zurück in Großbreitenbach. Neben ICE-Strecke und Autobahn A71 verläuft eine neue Energietrasse. Nur verschwindet sie nicht mit den Verkehrswegen regelmäßig in Tunneln, sondern führt über die Berge. Vor 3 Monaten ging die sogenannte Thüringer Strombrücke in Betrieb. Na, und hier sieht man sehr schön die neuen Masten eben auch. 380 kV-Leitungen, können wir gar nicht bis hoch blicken. Ne? Hier zieht sich das dann runter. Alles Schneisen, ne, die dann auch in den Wald geschlagen worden sind, ne, um eben auch diese Masten und diese Trasse zu bauen. Landrätin Enders steht auf einer zugigen Anhöhe. Von hier aus ist die 100 Meter breite Schneise durch den Thüringer Wald bis zum Horizont zu sehen. Die dicken Stahlleitungen hängen an riesigen, gut 90 Meter hohen Strommasten. Zur Freileitung gehört ein Umspannwerk, das neben der Stadt errichtet wurde. Auch hier wurde wieder Wald weggenommen, das war früher Wald. Und wurden hier diese technischen Anlagen hier errichtet. Das ländliche Thüringen wird wegen seiner zentralen Lage von vielen Infrastrukturprojekten durchquert. In der Rhön, 70 Kilometer westlich von Großbreitenbach, wollen Anwohner verhindern, dass auf dem ehemaligen DDR-Todesstreifen, der heute zum Naturschutzgebiet Grünes Band gehört, die Stromtrasse Südlink gebaut wird. Die Landschaft darf man sich so als Berg und Tal vorstellen und in den Tälern, in den relativ engen Tälern auch, soll dann entsprechend diese Trasse durchgehen. Christoph Friedrich, Vorstand der Bürgerinitiative, keine Stromtrasse durch Rhön und Rennsteig. Das ist ein relativ hoher Flächenverbrauch. In unserer Landschaft sollen hier 70 Meter breite Schneisen geschlagen werden. Wir sind ein anerkanntes Biosphärenreservat der UNESCO, haben uns also zur Zusammenleben Mensch und Biosphäre hier auch verpflichtet, schon seit Jahren. Und jetzt soll so eine Trasse hier durchgeschlagen werden. Erste Proteste haben bewirkt, dass die Trasse unter der Erde verlegt werden soll. Allerdings muss für Leitungen solcher Dimension ein kleines Tunnelbauwerk errichtet werden. Das wollen die Anwohner nicht hinnehmen. Es ist erforderlich, während der Bauphase dort 70 Meter breit die Erdoberfläche wegzuräumen, dort auch 2 Meter in die Tiefe zu gehen im Baustellenbereich und das entsprechend hinterher wieder zu verfüllen. Ja, es sind keine Tiefwurzeln mehr möglich auf diesen Bereichen. Es muss dauerhaft freigehalten werden, auch frei von Bewuchs. Das heißt, da wo es durch Waldflächen geht, ist einfach eine Schneise. Netzbetreiber Tennet begründet den Bau mit der Energiewende. Kritiker hegen Zweifel. Auch Magnus Wessel vom BUND. Wie viele Leitungen brauchen wir tatsächlich? Und leiten wir nicht nur den Braunkohlestrom aus Brandenburg weiter in den Rest der Republik, damit dort nicht weiter Windkraft ausgebaut wird? Die geplanten Höchstspannungsleitungen werden bei einer Schneisenbreite zwischen 70 und 100 Metern quer durchs Land viel Fläche verbrauchen. Naturschützer halten das für vermeidbar, wenn die Energiewende anders organisiert wird. Es muss möglichst dezentralisiert Energie erzeugt werden, nah am Verbraucher. Und nur alles, was so nicht abdeckbar ist, über größere Entfernungen transportiert werden. Das Ganze muss natürlich naturverträglich passieren. Und der Flächenverbrauch ist ein wesentlicher Faktor, den man auch mit im Blick behalten muss. Baustoffgewinnung, Infrastruktur zur Versorgung der Metropolen und die Ausbreitung der Großstädte ins Umland sind das eine. Dazu kommen Ackerflächen für die Ernährung der Großstädter oder die Anlagen zur Energieerzeugung. Wie viel Land also frisst die Stadt tatsächlich? Die Städter verbrauchen nicht das Land, sondern die Leute auf dem Land, die das noch tun, die produzieren etwas für die Stadt, zum Beispiel Nahrungsmittel. Wir haben vor allen Dingen auch eine Tendenz, dass Dörfer und Kleinstädte sich immer mehr verstädtern. Und insofern kann man schon ein bisschen davon reden, dass die Stadt vom Land zehrt, weil letzten Endes werden ja vor allen Dingen neue Flächen beplant und bebaut dann später. Das geht zulasten der Natur und das geht auch zulasten der Landwirtschaft. Großstadt frisst Land vom Boom der Städte und dessen Preis, ein Feature von Sven Kästner. Es sprach Markus Hoffmann, technische Realisation Thomas Monnerjahn, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Redaktion Martin Hartwig.